WDR 5. Neugier genügt. Die Straße. Sie schlängelt sich durch ein bewaldetes Tal zwischen den Capitan Mountains und der Sierra Blanca, die so heißt, weil auf ihren Gipfeln, untypisch für den Süden der USA, im Winter Schnee liegt. Von einer Straßenkreuzung im Nirgendwo zwischen Ruidoso und Roswell, wo 1947 ein unbekanntes Flugobjekt abgestürzt sein soll, das zumindest glauben Ufologen, bis zu einer Straßenkreuzung im Nirgendwo zwischen Alamogordo und Santa Rosa. In einer Gegend, die so abgelegen und unzugänglich ist, dass die USA in den 1940er Jahren ihr hochgeheimes Atomwaffenprogramm hier angesiedelt haben. Die Straße also. Sie liegt einsam und verlassen da in den Bergen New Mexicos. Vögel zwitschern, Grillen zirpen. Geier segeln durch die Lüfte. Und ab und an fährt ein Auto vorbei. Oder auch mal zwei. Sie führt durch Lincoln, einen Ort mit 40, 50 Häusern, die sich entlang dieser Straße aufreihen. Durch einen Ort, den in den USA jedes Schulkind kennt. Denn der sogenannte Lincoln County War im Jahr 1878 ist eine der wenigen historisch verbürgten Ereignisse aus dem Wilden Westen und somit Unterrichtsstoff im Fach Geschichte. In der Auseinandersetzung standen sich zwei lokale Gruppen gegenüber, getrennt durch diese Straße, den heutigen Highway 380, damals die gefährlichste im ganzen Land, wie Zeitungen reißerisch titelten und die Menschen in Lincoln einem heute noch stolz erzählen. Einer der Beteiligten, ein gewisser Henry McCarthy, der sich auch Henry Antrim nannte oder William H. Bonney und den die Welt als Billy the Kid kennt. There's guns across the river aiming at you. These are all pictures of the regulators. Auf diesen Bildern sehen Sie die Regulatoren. So hieß eine der Gruppen im Lincoln County War. Die andere wurde The House genannt. Oder auch die Monopolisten. Hier ein Bild von Billy the Kid, das einzige authentische, das von ihm existiert. Das Foto ist vergilbt. Es zeigt einen kleinwüchsigen Mann in ausgebeulter, dunkler Hose und langärmeligem Hemd. Darüber eine Weste. Ein Tuch um den Hals und auf dem Kopf einen schwarzen Hut, der jegliche Passform verloren hat. Er stützt sich auf den Lauf eines Gewehrs. Aus dem Holster am Gürtel ragt der Griff eines Revolvers hervor. Diesem Mann haftet nichts Glamouröses an, im Gegenteil. Er wirkt ärmlich und heruntergekommen. Aber da ist auch der Gesichtsausdruck. Ein schiefes, angedeutetes Lächeln, das Unsicherheit verrät, aber auch Herausforderung ausdrückt. Ein jugendlicher Rebell, der sich nichts gefallen lässt. Er war ein verhaltensauffälliger junger Mann, schon in frühen Jahren. Man vermutet, dass er in New York geboren wurde. Seine Mutter ist mit ihm und seinem Bruder in den Westen gezogen. Sie hatte Tuberkulose und starb, als Billy 12 war. Billy musste früh ums Überleben kämpfen. Er hat gestohlen und geraubt, wurde erwischt und ist schließlich in Lincoln gelandet. Ein Rancher namens John Tunstall hat ihm Arbeit gegeben. Billy hat zu Tunstall aufgeblickt. Für ihn war Tunstall wie ein Vater. Beth Strasser, eine resolute Dame mit eisgrauen Haaren und goldrandiger Brille, führt durchs Dolan House, ein T-förmiges Gebäude, in dessen Schenkel sie mit Ehemann Bill ein Restaurant betreibt. Erbaut wurde das Haus 1883 von Jimmy Dolan, einem irischen Einwanderer. 5 Jahre nach Ende des Lincoln County War, der mit dem kaltblütigen Mord an eben jenem John Tunstall begonnen hatte. Die Dielen im Dolan House sind so glänzend gewienert, dass man sich fast darin spiegelt. Auf den antiken Holztischen mit den gedrechselten Beinen sind faltenlos gebügelte Häkeldeckchen drapiert. Darauf ausladende Blumenbouquets. Mittags gibt es amerikanische Hausmannskost mit mexikanischem Einschlag. Nachmittags Tee und Gebäck. Für Besucher, die meist jenseits der 60 sind. Dazu Geschichten aus dem Wilden Westen. Über das Dolan House im Allgemeinen und diesen Speisesaal im Besonderen. This was probably Jimmy Dolan's office. Früher dürfte dies Jimmy Dolans Büro gewesen sein. Ich kann ihn mir nur in einem Raum vorstellen, der zwei Eingänge hat. Und dies hier ist der einzige, auf den das zutrifft. Jimmy Dolan dürfte allen Grund gehabt haben, sich immer und überall einen Fluchtweg offen zu halten. Denn er war der große Gewinner des Lincoln County War und einer der wenigen Überlebenden. 5 Monate dauern die Auseinandersetzungen, von Februar bis Juli 1878. 65 Menschenleben fordern sie. Vordergründiger Auslöser ist ein Erbschaftsstreit. Dolans verstorbener Geschäftspartner, der deutsche Immigrant Emil Fritz, hatte eine Lebensversicherung über $10,000 hinterlassen. Der Anwalt Alex McSween, beauftragt, das Geld in New York abzuholen, kommt mit leeren Händen zurück. Angeblich ist das Unternehmen pleite. Dolan vermutet eine Unterschlagung. Beim Versuch, McSweens Besitz zu pfänden, wird dessen Geschäftspartner John Tunstall von 3 kurz zuvor zu Hilfs-Sheriffs ernannten Revolverhelden erschossen. Tatsächlich aber geht es um Handelsinteressen. McSween und Tunstall haben einen Gemischtwarenladen eröffnet und buhlen um Lieferverträge für den nahegelegenen Armeestützpunkt Fort Sumner. Damit sind sie Dolan und dessen neuem Partner Lawrence Murphy in die Quere gekommen. Die LG Murphy & Co., wie deren Unternehmen offiziell heißt, hat bis dato ein Monopol auf den Handel mit Fort Sumner und den einzigen Laden in Lincoln betrieben. Deshalb wird diese Fraktion im Lincoln County War auch die Monopolisten genannt. Weil damals niemand Geld hatte, konnten die Bauern bei ihnen anschreiben. Wenn sie ihr Vieh oder ihre Ernte verkauften, wurde das mit ihren Schulden verrechnet. Der Laden verlangte hohe Preise für seine Waren, zahlte aber nur wenig für die Produkte der Bauern. So kamen die armen Leute nie aus den Miesen heraus und mussten Dolan und Murphy irgendwann ihr Land überschreiben. Wer heute nach Spuren des alten Lincoln sucht, wird schnell fündig. Das Gebäude, in dem sich der Gemischtwarenladen der Monopolisten befand, existiert zwar nicht mehr, an dessen Stelle steht heute das Dolan House. Aber den Laden von McSween und Tunstall direkt gegenüber gibt es noch, als Museum. Bestens erhalten mit den dunklen Holzregalen, den gläsernen Vitrinen und den bemalten Porzellangläsern. Die Durchgangsstraße, der heutige Highway 380, war damals Demarkationslinie und ist es heute noch, jedenfalls wenn es um die Deutung des Lincoln County War geht. Nie würde Beverly Strasser auf der Südseite der Straße ein böses Wort über Jimmy Dolan verlieren, in dessen Haus sie heute lebt, nie seine Geschäftspraktiken als anrüchig kritisieren. Im Gegensatz dazu wird die Geschichte von Billy the Kid auf der Nordseite der Straße im Einklang mit Verfilmungen seines Lebens wie Christopher Kane's Young Guns aus dem Jahr 1988 und Sam Peckinpah's Pat Garrett jagt Billy the Kid aus dem Jahr 1973 als Aufstand gelesen. Gegen skrupellose Geschäftsleute, die vom Sheriff über den Richter bis zum Gouverneur New Mexicos auch die Vertreter von Gesetz und Ordnung auf ihrer Gehaltsliste hatten. Als uramerikanischen Kampf aufrechter Männer gegen Unterdrückung und Willkür. Auftritt David Weigel. Schwarze Hose, schwarzes Hemd, Cowboystiefel an den Füßen und einen, natürlich schwarzen, Stetson mit metallverziertem Hutband auf dem Kopf. Ihm gehört Alice Country Store, eine kleine Pension mit ausgezeichneter Küche. Das ist ein fortwährender Kampf hier in Lincoln. Für die Leute auf Dolans Straßenseite war Billy ein schrecklicher Mensch. Ich und die meisten auf Tunstalls Straßenseite sehen ihn anders. Er war ein Opfer der Umstände. So war das damals im ganzen Westen, nicht nur in Lincoln. Das Gesetz war im Grunde ein Revolver mit 6 Kugeln. Und die meisten Sheriffs waren sowieso Gauner. Es gab nur sehr wenige mit wirklich weißer Weste. Billy ist in die Situation hier hineingeraten. Und als sie Tunstall ermordeten, hat er Rache geschworen. He just swore revenge. Auch die Bevölkerung ist entsetzt. Weil vom korrupten Sheriff William Brady keine Hilfe zu erwarten ist, wählen die Menschen einen Friedensrichter. Der stellt einen Haftbefehl gegen die Mörder und ihre Helfer aus und ernennt Tunstalls Cowboys, unter ihnen Billy the Kid, zu Hilfs-Sheriffs. Daher die Bezeichnung Regulators. Because they were to regulate the situation. Weil sie die Situation hier regulieren sollten. Im Grunde waren das ganz normale Bürger. Just the regular citizens here in Lincoln. Auf beiden Seiten stehen sich also Gesetzeshüter gegenüber. Keine ungewöhnliche Situation, wie wir aus zahlreichen Western wissen. Auch nicht ungewöhnlich, dass die eigentlichen Hilfs-Sheriffs, die von Sheriff Brady, sich aus Mitgliedern von zwei berüchtigten Verbrecherbanden rekrutieren. Der John Kinney Gang und der Jesse Evans Gang. Bezahlt werden sie von den Monopolisten. Bei ihrer Jagd auf die Mörder Tunstalls sind die Regulatoren nicht zimperlich. Die eigentlichen Täter werden aufgegriffen und bei einem angeblichen Fluchtversuch von Kugeln durchsiebt. Sheriff Brady auf der Hauptstraße aus dem Hinterhalt erschossen. Das ehrenhafte Duell, Auge in Auge, Mann gegen Mann, gerne mittags um 12 auf einer staubigen Straße, wie Hollywoods Western es zelebrieren, war im wirklichen Westen nicht so verbreitet. Im Zweifel war das eigene Überleben wichtiger als Gebote von Anstand und Fairness. Für Billy the Kid haben die Schüsse auf Brady Folgen. Denn der Gouverneur, wir erinnern uns, auch er steckt mit den Monopolisten unter einer Decke, hat die Wahl des Friedensrichters zwischenzeitlich für ungültig erklärt. Damit handeln die Regulatoren außerhalb der Legalität. Everybody started gathering in different places. Beide Seiten haben sich an verschiedenen Orten versammelt. Immer wieder ist es zu Schießereien mit tödlichem Ausgang gekommen. Am Ende haben sich 20 Regulatoren in McSweens Haus hier nebenan verbarrikadiert. Ein Typ namens George Coe war auf dem Dach und hat von da jemand vor dem Gerichtsgebäude angeschossen. Das war der Auslöser für die Schlacht um Lincoln. 5 Tage haben sich beide Gruppen über die Hauptstraße beschossen. Am Ende hat der Gouverneur eine Armeeeinheit aus Fort Sumner hergeschickt. Die Soldaten haben eine Gatling Gun, eine frühe Form des Maschinengewehrs, auf McSweens Haus gerichtet. Die Regulatoren sind hinten raus, direkt ins Mündungsfeuer ihrer Gegner. Nur Billy the Kid und 2 andere sind entkommen. Dann haben die Monopolisten McSweens Haus in Brand gesteckt. Als er irgendwann rauskam, um sich zu ergeben, haben sie ihn erschossen. Direkt vor uns, mitten auf der Straße. McSweens Wohnhaus ist komplett niedergebrannt. Wo es stand, direkt neben seinem ehemaligen Laden, der heute ein Museum ist, gähnt eine Baulücke. Sie wurde nie geschlossen, als schämten sich das Städtchen und seine Bewohner der wohl heimtückischsten aller Mordtaten, die während des Lincoln County War begangen wurden. Ein paar Häuser weiter das Wardley Hotel. Das Wardley ist klein und unspektakulär, eingeschossig, mit rostrot verputzter Fassade und lindgrünen Fensterläden. An der Stirnwand im Speisesaal hängt das Bild von Billy the Kid. Darunter isst ein Paar mittleren Alters zu Mittag. Auch das Wardley beherbergt ein, nun ja, Museum. Es besteht aus einem winzigen Raum. Darin eine Rotholzkommode und ein wurmstichiger Schreibtisch. Beide entschieden zu modern, um aus der Epoche zu stammen. Über einem Schemel hängt eine Wachsfigur, einen Sheriffstern am Revers des verfilzten Jacketts. Sie soll Pat Garrett darstellen, der Billy the Kid 3 Jahre nach Ende des Lincoln County War in Fort Sumner zur Strecke gebracht hat. Auf der Internetseite des Hotels liest man, es habe einst Garrett gehört. Aber das stimmt nicht. Garrett hat zwar an dieser Stelle gewohnt, aber sein Haus ist schon in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts abgebrannt. They say that Pat Garrett got your number. So sleep with one eye open when you wonder if every little sound just might be thunder. Thunder from the barrel of his gun. Die Geschichte der beiden Männer hat Sam Peckinpah in seinem melancholischen Western Pat Garrett jagt Billy the Kid erzählt. Als Abgesang auf den wilden Westen und seine einsamen Helden. Sehr frei im Umgang mit den historischen Fakten, aber vermutlich akkurat in der Beschreibung ihres Verhältnisses zueinander. Findet auch David Weigel, der Inhaber des Ellis Country Store. He and Billy were friends. Billy und er waren Freunde. Sie hatten zusammen als Cowboys gearbeitet und sich angefreundet. Alle in Lincoln, abgesehen von den Schurken, haben Billy gemocht. Really liked Billy. Auch das Gerichtsgebäude ist heute ein Museum. Zu den interessantesten Exponaten zählt Billys Schriftverkehr mit Lew Wallace, der nach dem Lincoln County War von Präsident Rutherford B. Hayes zum Gouverneur New Mexicos ernannt worden war, mit dem Auftrag, das Territorium zu befrieden. Es sind erstaunliche Schreiben für jemanden, der kaum Schulbildung genossen hat. Orthografisch fehlerfrei, die Schrift sauber und die Ausdrucksweise gewählt. Verfasst wurden die Briefe in diesem Gerichtsgebäude gut 2 Jahre nach Ende des Lincoln County War. Um die Machenschaften von Jimmy Dolan zu untersuchen, hatte der Gouverneur Billy eine Amnestie angeboten, wenn dieser sich stellt und vor Gericht aussagt. Später wollte er von seiner Zusage nichts mehr wissen. Als der Gouverneur sein Versprechen brach, wurde Billy zum Tode durch den Strang verurteilt. Garrett hat es so eingerichtet, dass Billy nach Lincoln gebracht wurde, um hier gehängt zu werden. Dann hat er die Stadt verlassen und ihn in der Obhut der beiden Hilfs-Sheriffs Bell und Olinger gelassen. Billy musste auf die Toilette. Auf dem Plumpsklo hatte jemand eine Pistole versteckt. Er nahm sie, erschoss Bell und griff sich Olingers Schrotflinte aus dem Waffenschrank. Olinger war zum Mittagessen im Wortley. Als er die Schüsse hörte, lief er auf die Straße. Dort wartete Billy auf ihn. Er rief: "Hey Bob, ich hab deine Flinte. Willst du sie wiederhaben?" Dann erschoss er ihn. "Hey Bob, I got your gun. You want it?" And shot him. Die Morde an Bell und Olinger bildeten das letzte Kapitel im Leben des Billy the Kid, das in Lincoln spielte. Den Rest seiner Zeit verbrachte er auf der Flucht. Er lebte von Viehdiebstahl und hauste in verlassenen Ranchos. Wer die Pistole auf dem Plumpsklo platziert hatte, wurde nie aufgedeckt. Aber für David Weigel ist die Sache klar. I think Garrett did. Ich glaube, Garrett war's. Billy sollte freikommen. They let Billy get away. Am Ende erledigt Pat Garrett seinen Freund dann doch. So jedenfalls die historische Wahrheit. Am 14. Juli 1881 lauert er ihm auf einer Farm in Fort Sumner auf. Billy vergnügt sich mit der Tochter des Farmers. Als er aus dem Schlafzimmer tritt, jagt Garrett ihm ohne Vorwarnung eine Kugel ins Herz. Einer anderen Version zufolge in den Rücken. So endet eine Geschichte, wie gemacht für die Ewigkeit. Eine Geschichte von Freundschaft und Verrat, von Macht und Geldgier. Undurchsichtig genug, um Interpretationen Spielraum zu geben. Und mit einem jugendlichen Helden, der gerade mal 21 wurde und mit seinem rasanten Lebensstil das spätere Motto des Rock'n'Roll vorwegnahm: Live fast, die young. Unklar blieb, warum Pat Garrett die Seiten gewechselt hatte. War es die Belohnung in Höhe von $500? In Peckinpahs Film lässt die anbrechende Moderne den Helden nur 2 Möglichkeiten: sich für die neue Zeit, also die Machthaber, zu entscheiden oder den ultimativen Preis zu zahlen. Garrett wählt die erste Variante, Billy die zweite. Beide im vollen Bewusstsein der Konsequenzen. David Weigel schüttelt den Kopf. In seinen Augen haben sich die Dinge ganz anders abgespielt. Garrett hat herausgefunden, wo Billy ist. Er reitet nach Fort Sumner und nimmt ausgerechnet 2 Hilfs-Sheriffs, die Billy nicht kannten. Er lässt sie auf der Veranda und geht allein ins Haus. Drinnen wird jemand erschossen. Garrett kommt raus und erzählt seinen Hilfs-Sheriffs, dass er Billy erwischt hätte. Sie sagen: "Okay, dann lass uns zurück nach Hause." Anfang der 1990er Jahre hat National Geographic für einen Artikel recherchiert, wer dort erschossen wurde. Es habe sich um einen Herumtreiber gehandelt, der für das Komplott dran glauben musste. Demnach hätte Pat Garrett Billy the Kid nicht nur zur Flucht verholfen, sondern ihm die Häscher ein für allemal vom Hals gehalten. Gut möglich, dass die Machthaber in Lincoln damals Ähnliches vermutet haben. Seine Belohnung musste sich Pat Garrett vor Gericht erstreiten. Mama, take this badge off of me. I can't use it. Getting dark, too dark to see.